Die Schwermut wächst und kriecht aus allen Ritzen. Sogar die Städte ändern nichts daran. Die Mutter weint, die Mädchen bleiben sitzen. Nun gut, und was tut währenddem der Mann? Was tut er noch? Er wird allmählich älter. Und in dem Stündchen, das ihm bleibt, Herr Schmidt? Du lieber Gott, da kann er lange warten. Und wenn nun doch der seltene Fall eintritt? Da spart er Geld für einen Schrebergarten. Und wenn er dann den Schrebergarten hat? Dann pflanzt er Rosen und verflucht die Stadt. Und ringsherum sieht er Fabriken liegen. Und wenn er hochblickt, sieht er Flieger fliegen. Und wenn er dann die Augen wieder senkt? Geschieht's, dass er an seine Jugend denkt. Man müsste wieder 16 Jahre sein. Da war man jung und das ist lange her. Ist das kein Stoff? Fällt Ihnen da nichts ein? Ich mache mir das Herz nicht gerne schwer. Man müsste wieder 16 Jahre sein. Solange man klein ist, sind die Sorgen klein. Kurzum, man müsste wieder 16 Jahre sein. Der Song